Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Rios Wochensicht. Diesmal die Woche 43, 2011. Und was ist nicht alles passiert diese Woche? Ich weiß nicht, ist jedenfalls kalt geworden. Ja, das ist zum Beispiel ein Thema. Aber noch vieles anderes, das könnte euch eventuell vielleicht sogar interessieren, im Gegensatz zu dem Wetter hier bei mir. Wen das auch interessiert, ich weiß nicht. Vielleicht interessiert es auch jemand, weil Wetter-Apps sind ja wahnsinnig beliebt. Nicht nur bei Android, sondern auch bei iPhone und so weiter. Also Wetter-Apps finden sich immer wieder, in Massen sogar. Und tja, keine Ahnung wieso, aber das scheint magisch zu sein. Ich meine, ich habe auch zwei Stück auf meinem Android, aber warum weiß ich eigentlich auch nicht. Ne? Bin kein Wetterfrosch. Egal, auf jeden Fall. Was wirklich vielleicht von Interesse war diese Woche, das war beispielsweise, was Amazon von sich gegeben hat. Und zwar gibt es ein neues Dateiformat für den Kindle. Und das betrifft auch den Kindle Fire, das Android-Tablet von Amazon, aber auch eben die normalen Kindle-Geräte der neuesten Generation. Die alle werden umgestellt auf ein neues Dateiformat und das ist wirklich eine interessante Entwicklung, weil bisher hat natürlich Amazon konsequent an dem Kindle-Format festgehalten. Das basierte auf dem Mobi-Format, wurde allerdings angepasst von Amazon an seine eigenen Bedürfnisse und vor allem eben mit seinem eigenen DRM verdongelt. Und jetzt hat Amazon ebenfalls ein eigenes neues Format, das KF8, nennt sich das, Kindle Format 8. Und das wird eben jetzt eingeführt werden, demnächst, wird nicht mehr lange dauern, und dieses basiert wiederum auf HTML5 und CSS, und damit wird es auch ja interessant, was die sagen wir mal, die Open Source Fraktion da angeht. Ist alles noch unklar, inwieweit oder wie offen das Format an sich ist. Da, ja, sagen wir mal, dass es als Kindle Format 8 vorgestellt wird, als KF8 Format, das ist schon mal ein schlechtes Zeichen. Das wird wahrscheinlich auch wie eben das normale Kindle Format komplett abgeschlossen sein, so vermuten oder befürchten zumindest die Leute. Dennoch bringt es einige neue Funktion mit, gerade was Formate betrifft. 150 neue Formatoptionen sollen da hinzugekommen sein. Es erlaubt zum Beispiel auch die Anzeige von skalierbaren Grafiken, SVG, und hat also auch externe Zeichensätze, also eine Möglichkeit für externe Zeichensätze anzusprechen und. Also das sind schon Sachen, die wirklich gerade zum Beispiel bei Sonderpublikationen wie eben Comics deutlich zum Tragen kommt. Ja. Und das kommt vielleicht jetzt auch nicht von ungefähr her, das Problem oder diese Änderung mit den Comics, denn Amazon steigt auch groß in den Comic-Business ein, und es wird tatsächlich momentan in der E-Book-Branche sozusagen zu einer Feuerprobe, zu einer Bewährungsprobe, was da eben Amazon zeigt, denn sage und schreibe, dass die E-Book-Branche jetzt tatsächlich sich aufreibt im Moment an einem Deal, den Amazon mit DC Comics gemacht hat, und zwar exklusiv Erscheinungen, ja, und auch vor allem was das Datum betrifft, ja, also es gibt einige Publikationen, die es nur auf dem Kindle geben wird, und auch einige Publikationen, die zuerst auf dem Kindle erscheinen wird und dann eventuell auf anderen Plattformen, aber Exklusivtitel, das ist jetzt ein großes Streitthema, und zwar von allen Seiten, sowohl von den althergebrachten Printheftchen als auch von beispielsweise Barnes & Noble. Die haben tatsächlich als Reaktion für diesen Exklusivdeal von DC Comics sogar 1000, sogar physische Ausgaben, also gedruckte Heftchen von über 1300 Geschäfte abgezogen. Das heißt, die verkaufen diese nicht mehr als Protest. Ja. Unglaublich. Das hat auch Books a Million gemacht, der drittgrößte Buchverkäufer. Und somit haben momentan eben auch Comicfans sogar Schwierigkeiten, eventuell neue Ausgaben von diesen Comics offline zu finden. Das wird natürlich mehr Leute wiederum in die digitale Welt bringen, was einige ja, kleinere Comicgeschäfte eben dann nicht so toll finden, wobei die noch am gelassensten reagieren. Also statt dass die auch jetzt noch querschießen, sagen die, ja, dieser Streit ist zwischen Amazon und Barnes & Noble und das ist wie ein Sturm oder ein Erdbeben. Man selbst kann eben da nichts machen und immerhin könnte es auch eine Chance sein für die kleinen Händler, wenn die Großen auf einmal, weil sie sich mit Amazon streiten, eben diese Titel aus dem Sortiment nehmen. Tja, wo gibt's die dann nur noch? Eben bei den kleinen Comic-Händlern. Und wenn die jetzt nicht dumm sind und schnell reagieren, dann können die daraus sogar einen riesen Gewinn ziehen. Ja, weil dann eben die Leute, die die gedruckte Version haben wollen, quasi zu den Kleinen gehen müssen. Und die Großen, die gehen dann eben, beziehungsweise die, die digitale Ausgaben wollen, die gehen dann eben zu Amazon. Also es ist schon eine interessante Geschichte. Chancen und Probleme liegen da halt eben mal wie immer ganz dicht beieinander. Ja, und ja, sagen wir mal, der Erfolg und die Niederlage liegt auch bei was anderem ziemlich nah beieinander. Das ist Galileo, das Positionierungssystem der EU, ja, wird ja schon stark propagiert. Allerdings fehlt es immer noch an den geeigneten Satelliten. Die sollen jetzt hochgeschossen werden oder wurden jetzt hochgeschossen, zumindest ein paar davon. Bis zum Jahr 2014 sollen weitere folgen, bis dann letztlich eben das in diesem Jahr dann in Betrieb gehen kann, also in 2014. Und das ist auch ganz, ganz wichtig. Ja, ich höre im Internet alles voll mit Stimmen, die eben sagen, so ein Mist, für sowas hat die EU Geld und bla bla bla. Da muss ich sagen, also da müssen die Leute einfach ein bisschen weiterdenken. Ja, momentan sind wir vollkommen und ganz abhängig von dem GPS-System. Und wer denkt, dass das ein freies, liebes, braves System ist, der hat sich absolut getäuscht. Das GPS steht unter der Herrschaft des US-Militärs. Und ich habe es aus bewusst eben so krass ausgedrückt, denn dieses Militär hat die Befugnis, das GPS in der Genauigkeit jederzeit so stark einzuschränken, ja, dass eben ein vernünftiges Navigieren nicht mehr möglich ist. Sie haben auch die Herrschaft darüber, die quasi die Macht darüber, das System vorübergehend in einigen Regionen komplett abzuschalten. Und das ist auch vorgesehen in Kriegszeiten. Und ja, die USA hat eigentlich immer Kriegszeiten. Ja, also das heißt, irgendwo wird immer gekämpft. Und dann kann unter Umständen eben das GPS-System ja, also beeinflusst werden. Auch das ist schon passiert, schon des Öfteren passiert. Ja, meistens hat man zwar dann eben andere Probleme, aber trotzdem. Für die zivile Nutzung ist das auch schon mehrmals passiert, wenn man sich dann auf einmal wundert, warum eben die Genauigkeit so arg schlecht ist mal an dem Tag, dann liegt es nicht immer nur am Empfang und den Gegebenheiten, sondern eben daran, dass das US-Militär vielleicht irgendwie eine Aktion plant, eine größere oder macht und dann werden eben dann diese Genauigkeits Vektoren so weit heruntergefahren, dass es in Anführungszeichen keine Gefahr mehr für das US-Militär gibt. Ja, natürlich kann das US-Militär da diese Navigation beziehungsweise die GPS-Funktion voll in voller Stärke auch nutzen. Das ist auch so eine Sache. Es wäre viel, viel genauere Positionierung möglich, ja, wenn auch da nicht das Militärwörtchen mitzureden hätte. Und all das soll eben umgangen werden mit dem Galileo-System. Das Galileo-System ist von den Amerikanern unabhängig und auch von Grund auf für die zivile Nutzung konzipiert. Möglicherweise wird dieses dann auch militärisch genutzt werden, das muss man dann abwarten. Aber es ist grundsätzlich erstmal für die zivile Nutzung konzipiert worden und das mit einer unglaublichen Genauigkeit, also ohne Korrektursignalen, wie zum Beispiel bei dem GPS, das WAAS-System, wäre eine Genauigkeit von 3 Meter möglich. 3 Meter, ja. Zum Vergleich, die Genauigkeit bei GPS ohne WAAS-Korrektursignal, ja, liegt bei 10 bis 15 Metern. Ja. Und wenn man dann eben noch Korrekturverfahren etc., Software Verbesserungen einbezieht, dann kann man also realistisch bis auf 1 Meter genau herankommen. Einige sagen sogar, mit Hochleistungssystemen wären sogar im Zentimeterbereich möglich Genauigkeiten. Und damit werden auch Grundlagen gelegt für zum Beispiel das führerlose Auto, weil das eine sehr, sehr genaue GPS-Navigation benötigt. Aber auch eben viel genauere Messungen und damit zum Beispiel auch möglicherweise anwendbar für Messungen, die eben im Straßenbau von Belang sind. Also auf jeden Fall eine richtige Investition, wie ich finde, in die Zukunft, denn die Abhängigkeit von dem GPS-System ist sehr bedenklich. Das GPS-System ist auch schon längst veraltet und von der Genauigkeit her wird es in den nächsten Jahren auch deutlich sich verschlechtern nochmal, weil immer wieder Satelliten ausfallen werden. Und das Geld offenbar nicht gerne so locker gemacht wird, um eben die zivile Nutzung da vernünftig auf dem Level weiterzuhalten. Das sieht man auch, wer vielleicht hier dem Geocaching-Hobby frönt, der weiß davon, dass es oftmals eben dann eine grausliche Genauigkeit hat. Das müsste nicht sein. Also ich freue mich schon auf Galileo. Der Oracle-Prozess gegen Google, was heißt Oracle-Prozess? Nein, der Prozess Oracle gegen Google ist verschoben worden. Das, was Google eigentlich die ganze Zeit wollte auch. Und war auch abzusehen, dass das so nicht geht, wie Oracle das gerne hätte. Und der Richter hat auch klar gemacht, dass er nicht nach der Pfeife von Oracle tanzt. Das hatte ich ja schon in einem früheren Podcast gesagt, dass das so nicht geht. Und der Richter hat da recht gegeben. Angesichts der großen Tragweite dieses Prozesses ist er sich auch nicht ganz sicher, wer jetzt den Prozess weitermachen soll. Möglicherweise wird er da das gar nicht mehr tun, sondern den Fall abgeben an Leute, die so der Originalton Anrichter, die eben mehr Zeit haben, sich da reinzuknien und offenbar wird das eben dauern. Vorgesehen ist momentan der 31. Oktober, der ist abgesagt worden, ja, und es wird sich also ins Frühjahr nächsten Jahres hineinziehen und möglicherweise bis Februar. Und ich glaube, das ist nicht die letzte Verschiebung, die wir hier sehen werden, denn ja, sag ich mal, Beschuldigungen von Oracle gegen Google sind sehr skurril und ja, also da müsste man eben das Ganze ganz genau im Detail sehen. Allerdings ist das auch gleichzeitig mal ein schlechtes Zeichen für Oracle, dass dieser Prozess verschoben wird. Denn so klar, wie Oracle das immer dargestellt hat, ist das da nämlich bei weitem nicht. Ja, dann kam noch die Meldung die Woche, dass weniger Hightech-Firmengründungen in Deutschland passieren. Dann hörst du sagen, ach was? Ja? Also, das war ja abzusehen. Ich habe es ja schon so oft in der Wochensicht gesagt. Ja? Die Politiker, die profilieren sich hier ja, mit Datenschutz und bla bla bla, hetzen die Bevölkerung gegen Unternehmen wie Google zum Beispiel auf. Und das ist eine ganz giftige Atmosphäre für neue Firmen, die hier etwas machen wollen. Die kriegen ja schon von Anfang an gezeigt, ja, hier, was ihr, das könnt ihr nicht machen, das könnt ihr nicht machen, das könnt ihr nicht machen. Jeder Furz, sage ich mal, knallhart, ist wichtiger als zum Beispiel eben die neue Entwicklungen in einem bestimmten Bereich. Und in so einer Atmosphäre wollen dann eben neue Firmen, Startups eben nicht hier im Elektronik- und Computerbereich hier bei uns was anfangen. Vor allem im Internetbereich ist ja eine Katastrophe. Also wer heute im Internet ein Startup auf die Beine stellt, der ist ja schon mit einem Bein im Gefängnis. Ja, dann, da geht man lieber eben auf Märkte, die etwas fortschrittlicher sind, der Technik weiter aufgeschlossen sind, und genau das ist eben hier auch der Fall. Ja. Ich hoffe, dass das auch tatsächlich mal jetzt erkannt wird. Ich befürchte allerdings, es wird so passieren wie immer, dass man eben das ganz anderen Dingen in die Schuhe schiebt, dass eben ganz andere ja, Gründe gesucht werden und nicht der offensichtliche Grund. Und der ist meiner Meinung nach auch richtig, dass wir eben hier eine technikfeindliche Atmosphäre schaffen in der Politik, und das wird sich abfärben. Ja. Bin mal gespannt, wie das dann eben weiter diskutiert wird oder ob das diskutiert wird überhaupt in der Politik, dass man eben mal hier sehen kann. Wer weiß, wer was da wieder alles dann beschuldigt wird. Vielleicht die Raubkopierer, die werden ja fast immer für irgendetwas beschuldigt. Also vielleicht nehmen die dann das, ja, was natürlich vollkommen an den Haaren herbeigezogen ist. Da in den technikfreundlichen Ländern meistens auch mehr raubkopiert wird, aber das wird man sicherlich durch Zahlen jonglieren dann irgendwie wieder in den Hintergrund drücken können. Ja. In den Hintergrund drücken würde auch gerne Facebook die Tatsache, dass immer mehr Profis von Twitter und nein, von Facebook auf Twitter und Google Plus wechseln. Ja. Das sagt auch John Parker, einer der Mitbegründer von Facebook und der, ja, sagen wir mal, zweifelhaften Ruhm erlangte als Gründer von Napster. Und der sagt hier knallhart, die Profis gehen zu Google Plus und Twitter. Und das mit gutem Grund, weil man sieht also tatsächlich eine kleine Verlagerung. Facebook ist von Anfang an ja, sagen wir mal, nicht unbedingt auf Business-Geschichten ausgerichtet gewesen. Und mehr auf die Privatpersonen, und da haben halt einige doch schon lange eine Möglichkeit gesucht, sich von Facebook zu verabschieden. Und es hört sich so dramatisch an. Ich meine, es wird ja niemand gezwungen, seinen Facebook-Account zu löschen. Man kann ja aber auch zusätzlich eben ein Google Plus oder Twitter-Account haben. Nun war bei Twitter immer die Einschränkung, dass eben mit den 140 Zeichen, das ist auch nichts für jedermann, ja, für jede Firma. Aber es ist nun mal eben so, dass wenn man Nachrichten oder sonst irgendwas sieht, vor allem im US-Fernsehen, dann gibt es keine Sendung mehr ohne Twitter-Hashtag oder eben ohne Kontaktmöglichkeit über Twitter. Und Google Plus folgt jetzt eben da Twitter auf dem Fuß, denn auf Google Plus sind halt umfangreiche Diskussionen absolut die Stärke, denn das System dafür ist sehr, sehr gut geeignet. Man hat mehr als 140 Zeichen beispielsweise zur Verfügung, gleichzeitig eben auch ein tolles Comment-System, der Plus-One-Button, der schon auf den allermeisten großen Webseiten integriert ist. Überall kann man bereits Plus One anklicken, und das wird dann eben auch mit eingeflochten in Google Plus. Google Plus übrigens auch bei Google jetzt definitiv der Basisdienst überhaupt. Überall wird bei Google jetzt das Google Plus mit eingeflochten. Google Apps soll demnächst ebenfalls plustauglich werden. Und also Google setzt voll und ganz auf Google Plus. Auch andere Dienste werden eben damit jetzt verbunden. Google Buzz wird ja demnächst abgeschaltet. Und um sich eben auch da voll darauf zu konzentrieren. Und ich denke, das könnte auf jeden Fall eine große Chance werden. Ob es die richtige Entscheidung ist, das werden wir erst noch sehen. Ja? Weil da muss auch Google Plus jetzt dann wirklich nach vorne gebracht werden. Sonst steht auf einmal noch viel, viel mehr auf dem Spiel bei Google als nur eine Social Network Plattform. Also ein Flop kann sich Google auf keinen Fall leisten, wenn die jetzt überall integriert ist. Übrigens sogar bei dem neuen Android 4.0 Ice Cream Sandwich wird direkt im System Google Plus integriert haben vom Start weg. Also das bedeutet, auch hier in den Telefonen wird direkt Google Plus integriert werden. Und das zeigt auch, dass das zentrale Element bei Google Plus momentan wird. Also Gmail war es ja der Hauptschwerpunkt von Google die ganze Zeit über. Da hat man probiert, eben Google Buzz zum Beispiel integrieren. Das hat nicht so gut funktioniert. Und offenbar hat man da gelernt und macht jetzt einen separaten Dienst und versucht dann eben die anderen Dienste quasi dann an Google Plus heranzubringen. Und das ist sicherlich eine bessere Taktik. Ob die aufgeht, das werden wir dann erst nochmal sehen. Ja, Google hat eben auch das Ice Cream Sandwich und das Galaxy Nexus vorgestellt, wo ich eben schon angesprochen habe. Da ist nicht nur die Google Plus Integration auf Betriebssystemebene hinzugekommen, sondern eben auch viele, viele, viele Neuerungen. Das ist ein, mir fehlen da fast die Worte. Ja, also es ist wirklich fantastisch, was Google da gezeigt hat. Ice Cream Sandwich, ein Meilenstein der Android-Entwicklung. Das Google Next bzw. das Galaxy Nexus ist ein super Android-Phone. Es ist nicht das beste Android-Phone auf dem Markt. Das kann man wohl definitiv sagen. Die Hauptstärke wird eben das Ice Cream Sandwich sein. Aber wenn dann ein sowas wie ein HTC Sensation beispielsweise dieses Ice Cream Sandwich bekommen sollte, dann sehen die Sachen schon wieder ganz, ganz anders aus. Denn von den Leistungsdaten her ist das Galaxy Nexus ein gutes Phone, allerdings gut besser als die Konkurrenz, ja klar, aber es ist bei weitem nicht das beste Android-Gerät, das da rauskam. Deswegen war auch eben der Hammer dieses Ice Cream Sandwich. Und ich werde darüber auf jeden Fall mit dem Mo zusammen im Uncast nachher um 18 Uhr, wie immer, ja, montags 18 Uhr im Livestream auf Ustream, dann darüber auch nochmal diskutieren. Danach könnt ihr natürlich auch den Netcast anhören über uncast.netcast.com in der Aufzeichnung dann. Aber wie gesagt, ustream.tv/channel/uncast, UNDCAST, dort wird ab 18 Uhr eben gezeigt, was Sache ist mit Ice Cream Sandwich und einem Galaxy Nexus, und dann wird es sicherlich noch eine heiße Diskussion mit dem Mo darüber führen, was da gut und schlecht ist an Ice Cream Sandwich. Ja, dann kommen wir noch zu was, und zwar das neue Blogger-Design. Ich habe es, glaube ich, schon mal kritisiert. Ich habe es auf jeden Fall schon mal im Blog kritisiert, und zwar heftig, ja, weil das neue Blogger-Design ist super genial, wahnsinnig toll, richtig modern. So soll eine neue Oberfläche sein, eine moderne Oberfläche zum Bloggen. Wahnsinnig cool, macht richtig Spaß. Ich kann mich da kaum beruhigen. Und dann kommt nämlich sowas wie, dass eine wichtige Funktion überhaupt rausgenommen wurde, zumindest für alle Podcaster und für alle Video-Blogger. Die Enclosure-Links sind weg. Man kann keine Enclosure-Links mehr machen, und das habe ich auch schon ein paar Mal moniert, habe auch schon Feedback zu Google geschickt, leider natürlich keine Reaktion bekommen, klar. Und ja, jetzt soll das neue Blogger-Design bald Standard werden. Und dann stellt sich die bange Frage, ohne Enclosures, Standard, was soll das sein? Ja? Notfalls kann man sich noch behelfen, eben so wie ich es auch machen musste, zurückgehen auf die alte Oberfläche, aber, Und das wurde jetzt schon angeklungen. Das heißt, da man sollte sich vorbereiten, ja, und mit der neuen Oberfläche sich vertraut machen, ja, und möglicherweise deswegen, weil eben das alte Design früher oder später verschwinden wird. Boom. So, und wenn das passiert, ja, dann können wir auf jeden Fall keinen Podcast mehr über Blogger.com machen. Das heißt, das würde für mich bedeuten, ich müsste hier alles komplett umfriemeln und viele Podcaster dürften dann nicht begeistert sein. Wie gesagt, Videoblogger auch, die eben auch Videos in ihren Blogposts als Enclosures haben wollen, so dass man sie auch in einem Video Podcast-Programm abonnieren kann. Das alles müsste eben weichen, wenn das nicht mehr möglich ist, Enclosure-Links zu machen. Das darf nicht wahr sein. Ja. Es ist unfassbar. Ich verstehe es nicht. Was hat sich Google denn dabei bitte gedacht? Ja, die Entwickler von Blogger, das darf nicht wahr sein. Und ich hoffe, dass sich rege Beteiligung jetzt langsam einstellt. Ihr habt, wenn ihr das neue Design geht, könnt ihr, wenn ihr zurückwechselt dann auf das alte Design, ein Feedback abschicken. Ja, und bitte macht das. Ich glaube, rechts unten ist auch im neuen Design noch ein Feedback-Button vorhanden. Bitte macht das und fragt, moniert die fehlenden Enclosure-Links. Ja, denn wenn Google hier nicht genug Rückmeldung bekommt, dann werden die ganz einfach sagen, okay, das interessiert die Nutzer nicht. Und dann werden sie das Feature nicht einbauen, ja. Das werden sie dann nicht mehr machen, weil offenbar haben die etwas gegen das Feature. Ich weiß nicht, was das soll. Ja, aber offenbar ist das tatsächlich ein Problem. Für die, ich kann nicht sagen, woran es liegt, ja. Gut, auf jeden Fall, das wäre natürlich schade drum, um das neue Design auch. Vor allem, jetzt kann man es noch nicht nutzen und wenn das alte dann ganz weg ist, dann müsste man Blogger.com den Rücken kehren. Ja. Naja, gut. Die FSF ist mindestens genauso sauer auf etwas wie ich eben auf dieses neue Design von Blogger.com. Allerdings hat die FSF das Secure Boot im Visier. Und das mit gutem Grund, weil das Secure Boot ist eben ein Hinderungsgrund für Betriebssysteme wie Linux beispielsweise zu installieren. Das heißt, es wäre theoretisch jetzt gar nicht mehr möglich, ohne dass hier Linux-Distributionen sich zertifizieren lassen würden für dieses Secure Boot. Das heißt, auf keinem Rechner mit diesem Secure Boot kann man eine unzertifizierte Linux Version mehr installieren und das ist der Super-GAU, ja, in der Computerindustrie. Damit hätte man quasi die komplette Kontrolle verloren über so Plattformen. Von einem freien Computersystem wäre dann überhaupt gar nicht mehr die Rede. Auch wenn diese Zertifizierungen dann vergeben würden ohne Probleme, ja, also das ist eine Frechheit, ja. Das kann man nicht verlangen von freien Softwareentwicklern. Und ich denke, auch Nutzer müssen hier die Möglichkeit haben, alles zu installieren, was sie wollen und basta. Da gibt es überhaupt gar keine Diskussion drüber. Also das ist unfassbar, ist das, ja. Deswegen kann man natürlich nur aufrufen, keine Computer kaufen mit Secure Boot Funktion, grundsätzlich nicht, damit sich dieser Mist nicht durchsetzt. Die FSF hat auch eine Petition ins Leben gerufen, Link zu dem Artikel auf Heise, bei dem ihr auch hier diese Petition da schreiben könnt, ist dran, um eben zu verhindern, dass dieses Restricted Boot, diese unglaublich dumme Vorstellung, dass Secure Boot wirklich Sicherheit bringen würde, im Gegensatz zum Namen, Blödsinn. Ja. Wer da dagegen ist, der sollte vielleicht die Petition da schreiben, bevor es zu spät ist. Und ansonsten kannst nur den Boykott von Computersystemen geben, die dieses unglaublich bescheuerte System Secure Boot benutzen. Ja, definitiv. Okay, jetzt habe ich mich total aufgeregt noch am Schluss. Ja, unglaublich. Und ja, ich habe jetzt hier die Themen tatsächlich relativ schnell über die Bühne gebracht. Warum? Weil, denk dran, ich habe es eben schon mal gesagt, heute ganz groß Ice Cream Sandwich und Galaxy Nexus werden groß diskutiert und auch ein paar Informationen. Also wenn ihr Android versessen seid, ja, schaut euch um 18 Uhr auf jeden Fall im Ustream TV /Channel/Uncast live den Livestream an. Oh, ja, und damit, wenn ich hier meinen Jingle noch starten kann, dann verabschiede ich mich von euch und wünsche euch eine schöne, schöne Woche. Ich denke, hier, was ich mir ein bisschen kurz gehalten habe, diesmal ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Letztes Mal war es ja ein bisschen ausgiebiger, ja. Und ich muss halt jetzt noch einiges vorbereiten für den tollen Android-Netcast heute. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch dort reinschauen würdet. Ansonsten sage ich tschüss, bis nächste Woche. Ja, nochmal Ohren steif halten, gesund bleiben und dann wieder einschalten, ja? Bis dann und tschüss. Och, jetzt habe ich Donnerwort vergessen. Ja klar, natürlich hier. Das kann ja gar nicht sein. Ohne dass ich hier euch gesagt habe, wie ihr mich erreichen könnt. Das habe ich letztes Mal schon nicht gemacht, wegen der Zeit. Ihr könnt mich erreichen unter Twitter @Rio. Und ihr kriegt mich bei Google Plus unter Rio Cook. Dann könnt ihr mir eine E-Mail schreiben, rio@thenetcasts.com, die Mehrzahl beachten. Und die ganzen Links und Begleittexte zu der Sendung findet ihr unter wochensicht.thenetcasts.com. Mehrzahl immer beachten, schon landet ihr auf einer ganz komischen Seite, ich weiß nicht. Und nochmal auch schon lange nicht mehr gemacht. Deswegen ja, das Intro und das Outro ist von Pretonica. Der Track nennt sich Afterlife und der Track ist lizenziert unter einer Creative Commons License by SA und ist verfügbar bei Yamendo.com. Und jetzt aber tschüss.